Die Welt planische Erode. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat geil davon ist nicht hohl, let's wahnsinnig tight. Der ist Mucke, Jungs von dir. Riemen zu Chillen vom Beat. Yo, wie sind 50 Pants zu Nord? Wie man Suche liegt, das kann ich in Fort. Und wenn du mates, wie heft die Antwort? Smeeder, bitte, glieds über Bord. Los, wie aining, heft, wie dat light. Wie mockt er wieder, damit die war morgen deit? Baby, heft, Joe, wat mit? Braucht doch platt, platt, platt. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat geil ab und ist nicht cool, let's born, sind nicht tight. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat geil davon ist nicht cool, let's born, sind nicht tight. Ich go wie den Nom von Digital Band. Und nun hef war die Bug, die Tug kriegen noch Bad. Ich wart ganz blüme ran. Nicht los in Pladitschland. Mein Kollege hier, dat is Malde. Wart sech die Gem mal knallt. Anna Maga, dat is Jacob. Dem Opa, wer da mollen, go job. Wie die Pladitsch nicht reden. Wie hüpplos Pladitsch reben. Willst du uns vor Alaska nicht regen? Dat hier ist auf der Füße, denn bringt, denn bringt. Soapit und Holz in der Sheet. Doch Us gefällt der U-Sicht. Und der Beat, und der Beat. Der Beat, der Beat. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat geil ab und ist nicht cool. Let's born, sind nicht tight. Der Beat, der ist fett. Der Beat, der ist nice. Der Beat geil ab und ist nicht cool. Let's born, sind nicht tight. Yo, mit Nome bin ich, ja, red die Baba. Du sagst Dank, oh, ich sag bitte. Meine Jungs hier, hab den Beat und ich hab für dem Abtit und so ein Sheet. Ist wie ein Don't Drop Loof oder ne Mikrofon check. Wichtig ist bloß der Beat, das wär echt höchste Tiet. Uns hört von Dach der Nacht, oh, manchi könnt gern wat AFM. Chili Höger, das mit den Morse, doch mit wir uns auf und an in Bett. Bin ich, kenne nicht, bin ich zu dumm, doch gibt hier nicht. Und wenn ich glaub's denn so, spiel da Gork in Harmonika. Ich bin gut und wenn ich ihn auch muss, der Beat, der ist fett, der Beat, der ist nice. Der Beat geil ab und ist nicht cool, let's go. Sehr nicht tight.